Transparenz für die Ohren. Ja, schönen guten Abend zur ersten Sprechstunde des Bundesvorstands seit dem letzten Bundesparteitag. Ich darf heute auf dem Podium herzlich begrüßen den Paki. Moment, jetzt muss ich hier mal kurz was wegtun. Den Paki, den Carsten, den Steffen, den Thomas und den Alexander. Nee, der ist nicht im Bundesvorstand, oder? Oh, doch. Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich es gerade nicht auf dem Schirm gehabt. Bitte vielmals um Verzeihung. Also, wir haben fünf Bofus hier. Herzlich willkommen. Ich schlage vor, wir machen jetzt mal weiter. Vielleicht gibt es ja das eine oder andere zu erzählen, also weiter wie vorher auch schon. Ich würde doch mal die Bofus bitten, einfach frei von der Leber weg die Dinge zu erzählen, die Ihnen am Herzen liegen. Und wenn ihr dann damit fertig seid, dann ist wieder Gelegenheit für die Fragen. Bitteschön. In welcher Reihenfolge? Ja, ich kann gerne den einzelnen Bufos auch noch das Wort erteilen oder ihr macht es untereinander. Wie ist es dir denn lieber? Ich will keinem von meinen Kollegen ins Wort fallen. Das ist meine erste Sprechstunde. Wie habt ihr das denn in der Vergangenheit gemacht? Alphabetisch oder wie im Mumble von oben nach unten? Ganz hierarchisch. Fang einfach an. Oh Gott, ich hasse Hierarchien. ich gebe das Wort weiter an Scarnet. Ja, vielen Dank. Ja, was bewegt mich? Bin jetzt eine Woche Bufo. Das Ganze ist für mich ein bisschen neu. Zugänge einrichten, mit meinem Schatzmeister abklären, was getan werden muss. Das war jetzt so meine Woche. Ich bin bestürzt vom Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Das dazu. Ich komme ja aus Mecklenburg-Vorpommern. Umso mehr finde ich das schlimm, was da passiert ist. Leider sind wir da als Piraten sehr, sehr schwach. Das möchte ich da einmal anmerken. Also bitte nicht über das Ergebnis wirklich wundern, was Rostock, Greifswald angeht, ist da nicht mehr so viel los, nicht annähernd so viel wie früher. Also da ist es im Flächenland wirklich schwierig gewesen, da was zu machen. Also ich würde empfehlen, das Ganze nicht als Gradmesser zu nehmen. Da müssen wir auf Berlin schauen. Das ist erstmal ja für die Woche. Danke. Gut, weil ihr Hierarchie gesagt habt, dann sage ich jetzt einfach, wer als nächster dran ist. Ich übernehme einfach mal die Moderation. Alex, mach du mal. Okay, guten Abend. Wie mein Vorredner schon gerade gesagt hat, knapp eine Woche her. Ich arbeite mich auch gerade noch ein, Zugänge etc., PGB-Key einrichten und so weiter und so fort. Es war ein bisschen stressig hier bei uns vor Ort, weil wir eben auch noch Haushaltsberatung in Bremerhaven hatten. Ansonsten knabber ich auch ein bisschen am Wahlergebnis in Mecklenburg-Vorpommern. Ich muss leider sagen, es war ein Stück weit so erwartet von mir, leider. Es hilft auch nichts, eben das schön zu reden, sondern wir müssen eben schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und vor allen Dingen eben dann eben besser werden. Wie mal eben vor kurzem noch jemand gesagt hatte, zuhören, Kritik annehmen und besser werden. Das ist eigentlich auch so meine Maxime, weil vorwärts geht's immer. Man sollte sich davon nicht zurückschrecken lassen. Bin auch gespannt, wie es denn jetzt in Berlin ausgehen wird. Das wird, glaube ich, eng, aber ich glaube, dass wir das schaffen können, auf jeden Fall. Und ansonsten müssen wir eben schauen, dass wir eben ja kontinuierlich besser werden, besser werden, besser werden. Ja, dankeschön. Wenn wir so weitermachen, wie Paki begonnen hat, dann wäre jetzt der Tomatenfisch dran, wenn ich richtig mitgezählt habe. Super, du denkst mit. Ja, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Bei mir ist nicht viel passiert, außer das Übliche, was die anderen Herren auch schon angesprochen haben. Ich lag eigentlich mehr oder weniger flach nach dem Bundesparteitag. Mir geht's auch immer noch nicht so rosig. Insofern, ich möchte heute einfach mal sagen, ja, ich bin da und wer niemand Fragen hat, dann stellt sie bitte an mich. Gut, Alexander, du wolltest was sagen? Ja, was ich noch eben anmerken wollte, es ist eben gerade im Trubel so untergegangen, das muss ich auch erstmal einfinden, war natürlich nicht völlig untätig als neuer Bundesvorstand. Momentan liegt der Schwerpunkt, kann ich sagen, glaube ich, bei der Pressekonferenz zur Urteilsverkündung vom Europäischen Gerichtshof, was die Störerhaftung betrifft. Das ist momentan so Fokus und in der Wahlkampf in Berlin, da konzentriert sich alles drauf. Das waren auch die Sitzungen, in denen ich an denen ich erst mir teilgenommen habe, schon in den Mumble-Sitzungen. Es ist noch einiges, was abzuarbeiten ist. Ich habe auch von Ast eine Liste bekommen, was noch alles ansteht. Ich habe nur noch nicht alles geschafft. Aber ich werde mich auch bei den anderen Gruppen mit einklinken, was die Mumble-Sitzung betrifft, zum Beispiel die Koordinatorenkonferenz, die jetzt am Freitag war. Ich habe es Freitag zeitlich leider nicht geschafft, daran teilzunehmen, aber es steht noch auf dem Plan, genau wie einige andere Geschichten. Das nochmal kurz zur Info. Dankeschön. Dann kämen wir zumindest, was die körperliche Größe anbetrifft, zur Spitze des Bufo. Carsten, bitteschön. Die Länge, bitte. Herzlichen Dank. Ja, schönen guten Abend. Da ist er wieder. Wir haben eine Woche nach dem letzten BPT Gefüllt mit Umstrukturierung beziehungsweise dafür Tickets einzustellen, dass neue Zugänge eingerichtet werden und. Gibt gerade eine Menge zu tun, was im Hintergrund passiert. Ansonsten Wahlkampf in Niedersachsen. Mecklenburg-Vorpommern liegt hinter uns. Niedersachsen hat Kommunalwahl am nächsten Sonntag, am 11.09. Da sind noch Infostände zu machen, da ist noch zu flyern. Da ist noch genug zu tun, sodass für mich die kommende Woche auch noch komplett ausgefüllt ist. Samstag geht's nach Berlin, Sonntagvormittag zurück wieder nach Hannover zur Wahl und dann mal schauen, wie sich das Ergebnis hier in Hannover auswirkt. Dankeschön. Danke dir und dann wäre der Paki als Letzter dran. Bitteschön. Jo, vielen Dank. So wie sich das jetzt anhört von meinen Kollegen, habe ich wohl die bewegteste Woche meiner Piratenzeit überhaupt erlebt. Also so viel Pressekontakte hatte ich, glaube ich, in meiner Zeit als Landesvorsitzender vielleicht in einem halben Jahr. Und das auch nur, wenn zwei LPTs in einem halben Jahr lagen. Ich habe auf dem BPT schon mehrere Interviews gegeben, dazu die Pressekonferenz mit den jungen Piraten und so. Hab natürlich sehr, sehr viele Glückwünsche bekommen. An der Stelle nochmal ein riesengroßes Dankeschön. Ich freue mich riesig, dass das mit meiner Wahl geklappt hat und ich werde euer Vertrauen da auch nicht enttäuschen. Gut, dann kam die Sache mit der Gala und dann ging es irgendwie knall auf Fall. Taz, Neues Deutschland, Tagesspiegel und diverse Radiosender. Heute Morgen um 9 hatte ich noch ein Interview mit einem bayerischen Radiosender zum Thema NSA, BND, BND-Reform und so weiter. Müsste dann auch die nächste Zeit im Pressespiegel zu finden sein. Diverse Gespräche mit meinen neuen Kollegen, mit dem Presseteam, mit Social-Media-Leuten, mit diversen Journalisten einfach so informelle Sachen. Heute kam zum Beispiel eine Anfrage rein zum hier so Presseverteiler, der den Leuten, den Journalisten schreibt, dass ich halt neuer Vorsitzender bin mit Foto und beruflichen Stationen und solche Sachen. Also ganz, ganz viele kleine Sachen, die aber dann doch immer mal wieder so eine halbe Stunde brauchen, um sich den Kram zusammenzusuchen. Und dementsprechend ist meine Orga eine einzige Katastrophe gewesen. Ich habe es gerade so hinbekommen, die Piraten in Hameln zu besuchen. Da hatten wir auch eine Pressekonferenz mit relativ großem Presseaufkommen für so einen kleinen kommunalen Event. Dann habe ich nächsten Mittwoch einen Termin in Hannover mit den kommunalen Piraten und dann ist auch schon das Wochenende, da komme ich dann nach Berlin am Samstagmittag, um die Demo zu begleiten, aber auch dann eben den Event abends und am Sonntag habe ich eine Paira-Martini und dann bleibe ich erstmal bis Mittwochmittag in Berlin und mache da Wahlkampf, wenn ich nicht gerade arbeiten muss, weil meine Firma, also die Firma, für die ich arbeite, hat da eine Dependance und ich werde da sicherlich auch ein bisschen im Büro vorbeischauen. Dann ist am Donnerstag diese PK zum EuGH-Urteil, da bin ich dann natürlich auch noch in Berlin und ich werde es vermutlich nicht schaffen, zum Balkengucken nach Berlin zu fahren, weil das ist dann fast eine Woche, die ich dann weg bin und ich habe ja dann auch noch so ein paar väterliche Pflichten. Ich glaube, das gibt so einen kurzen Überblick über das, was passiert ist. Es war sehr dicht und jetzt lichtet sich so langsam mein Terminkalender wieder ein bisschen. Und da werde ich natürlich dann auch ein paar organisatorische Dinge anpacken. Ich will mit den Kollegen zusammen ein Konzept entwickeln für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, für den Budgetplan. Und bin mit ein paar Leuten im Gespräch, was Fundraising angeht. Das sind so die ersten Dinge, die ich mir jetzt vorgenommen habe. Aber das hat alles so ein bisschen eher Prio 2 hinter den Wahlkämpfen. Zu der Frage, was die Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern betrifft, werde ich mich dann gleich äußern, weil ich gesehen habe, dass da schon eine Frage im Pad steht. Ja, genau. Vielen Dank, Paki. Bevor wir weitermachen, vielleicht auch noch eine Frage von meiner Seite. Eine Bitte sowohl an euch als auch an die Zuhörer. Die Bufo-Sprechstunde im jetzigen Format, die hat sich ja auch so langsam entwickelt. Also wenn ihr jetzt Wünsche oder Anregungen habt, dann können wir über alles reden, können auch mal das eine oder andere ausprobieren und müssen da keineswegs nur irgendwie starr da sein. Bislang haben wir es immer so gemacht, dass die Fragen, die im Pad stehen, nachrangig behandelt werden. Vorrangig werden die Piraten behandelt, die hier im Saalmikro stehen und eine Frage stellen wollen. Also das ist letztlich nur ein Puffer hinten dran. Jetzt haben wir schon den ersten Fragesteller oder jemand, der etwas sagen möchte. Hör nur zu, bitteschön. Ja, hi, ich bin der faire Pirat. Ich war jetzt die letzten Tage in Berlin, habe dort ein paar Demos mitgemacht und auch Kaperbriefe verteilt. Und da jetzt hier einige Leute anwesend sind, die dringende Bitte an jeden, der es irgendwie möglich machen kann, wirklich mithelfen in Berlin. 11 Bezirke, hunderte von Akten und eben auch dort sehr begrenzte Personalkapazitäten. Also wir werden Berlin aus meiner Wahrnehmung nur schaffen, wenn wirklich viele von außen noch mithelfen. Danke, danke. Das Ding ist, ich habe eben in der Pressesitzung schon gesagt, ja, Berlin ist super wichtig, aber vergesst mir bitte nicht die Niedersachsen, weil die sind teilweise von sehr weit weg noch besser zu erreichen als Berlin. Also wir haben ja sehr viele Aktive auch in NRW, in Hessen, in Rheinland-Pfalz. Das ist von der Entfernung her auch schon mal möglich, da für einen Tag hinzufahren und wieder zurückzukommen. Sprecht die kommunalen Piraten da an, die machen wirklich gerade großartige Arbeit und ihr wisst, dass die Basisarbeit aus den kommunalen Parlamenten auch mit zum Basisaufbau gehört. Ich habe heute Nachmittag mit dem Dennis Klüver, dem 1V aus Thüringen, telefoniert, dem ich auch nochmal mein Dankeschön übermittelt habe im Namen des Bundesverbandes für die Arbeit zur Mecklenburg-Vorpommerischen Landtagswahl. Und der sagte, die hauptsächlich Aktiven im Wahlkampf waren die kommunalen Piraten. Das heißt, auch da ist es wichtig, Präsenz zu zeigen. Und wenn ihr es nach Berlin nicht schafft, dann nehmt euch zumindest die Zeit, um den Niedersachsen zu helfen. Dankeschön, Paki. Als nächster ist der André dran und danach Grumpy. Ich wollte nur mal Paki gratulieren zur gewonnenen Endzone. Vielen Dank, André. Es ist total lieb. Das war schon. Alles klar. Danke, André. Grumpy, bitte. Genau, ganz konkret an den gesamten Vorstand, der wiedergewählt, teilwiedergewählt und neu gewählt worden war. Wie gerade wegen Niedersachsen, weil die Zeit da ja auch drängt oder noch mehr drängt, wo sozusagen brennt's richtig, wo haben wir gute Kandidatinnen und Kandidaten, wo wir in Niedersachsen eventuell, also jetzt unabhängig, Verzeihung, ich bin ja auch Mitglied einer Fraktion, aber ich frage auch als Privatpirat, Leute hinschicken können, müssten, sollten. Ist es eher Braunschweig? Ist es eher, weiß gerade jemand irgendwas? Weil ich habe mal so ein bisschen geschaut und unabhängig von allen nicht parteiinternen Medien finde ich da gerade nicht so die Heatmap, wo, sag ich mal, es brennt. Wo könnten wir noch Leute hinschicken? Also ich empfehle euch, Kontakt aufzunehmen mit dem LAFO in Niedersachsen. Die haben eigentlich einen ganz guten Überblick darüber. Das ist zum Beispiel die Sandra Zekino oder auch hier der Adam Wolf. Oder andere Leute, die auf Twitter aktiv zum Thema Niedersachsen-Kommunalwahl irgendwas twittern, die Infostände machen, sprecht die einfach an. Also ich glaube, das findet man relativ schnell mit ein paar Suchbegriffen. Es gibt ein paar Hochburgen wie Hannover, wie Hameln, wie Osnabrück. Zelle, ich weiß es nicht. Ich habe das auch nur dadurch erfahren, dass die Leute mich direkt angesprochen haben, wie jetzt zum Beispiel Claudia Schumann oder auch der Adam Wolf. Aber ich denke, das dürfte durch 2-3 Nachfragen relativ leicht in Erfahrung zu bringen sein. Der Paki war einfach schneller eben als ich. Grambi, Hochbogen hat Paki eben schon genannt, Braunschweig zählt sicherlich auch noch dazu. Wir machen es einfach mal relativ simpel. Ich werde dem Adam mal informieren, dass er Kontakt mit dir aufnimmt. Vielleicht kannst du mir kurz per DM irgendwie wissen, oder mich wissen lassen, wie es dir da am besten passen würde, wie man dich kontaktet, okay? Dankeschön. Bevor wir mit bestenfalls was weitermachen, eine Bitte. In Zeile 13 bahnt sich schon wieder eine, Zeile 13 des Fragenpads bahnt sich eine Diskussion ab an. Ich darf darum bitten, dass hier Fragen reingeschrieben werden, genauso wie es auch vorgegeben ist, bitte den Namen und die Frage und was anderes kommt dann bitte nicht in dieses Pad, dafür ist es nämlich nicht gedacht. So, bestenfalls bitte sehr. Ui, ich weiß gar nicht, wie ich zu dir komme, aber ich freue mich. Ich habe tatsächlich auch anderthalb Anliegen. Und zwar habe ich einmal das Anliegen, dass die Piratenpartei in Halle eine Hanf-Demonstration machen im Oktober. Da würde ich mich einfach um Unterstützung, also über Unterstützung freuen, deutschlandweit. Die brauchen natürlich auch noch ein bisschen Geld. Die haben ein recht kleines Budget. Ich werde auch diese Woche noch versuchen, mit der Bundes-PR eine entsprechende Pressemitteilung rauszuhauen, um da so ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass in Halle eine Hanf-Demonstration durchgeführt wird. Zweite Geschichte ist, es gibt bald einen Argoliner, der ist heute freigegeben worden vom ersten VS. Vielen Dank. Was mich sehr freut. Schicke Sache. Und damit verbunden würde ich ganz gerne ein bisschen Werbung dahingehend machen, dass wir vielleicht auch innerpolitisch ein bisschen Bildung machen, also innerparteilich ein bisschen politische Bildung machen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, das fehlt uns so ein bisschen. Und in Sachen Drogen- und Suchtpolitik möchte ich die AG damit anbieten. Wie gesagt, im Zuge über den Argoliner, der vier knackige Vorurteile einfach so ein bisschen mal klarstellt und hinten so ein paar allgemeine Informationen hat. Das Ding ist einfach geeignet für den Wahlkampf. Ich werde es auch noch, wie gesagt, rund schmeißen, das Design steht und so weiter. Ich brauchte nur eine Freigabe und dann wird das auch kommen. Innerparteiliche Bildung, nochmals, um darauf zurückzukommen. Wichtig wäre mir einfach, dass wir im Wahlkampf einfach auch die Drogenpolitik im Fokus haben. Und dazu würde ich ganz gerne die AG Drogen- und Suchtpolitik einladen, da wenn Fragen sind und Wünsche zur Aufklärung und Fortbildung. Also auf der Hanfparade in Berlin oder Hanftag in Schwerin? Die Hanfparade in Berlin war am 13. August und da waren 12.000 Leute und die Piraten hatten einen Stand und einen Truck und es hat ziemlich gerappelt. Ja, der war sehr, sehr gut besucht, auch der Stand, den habe ich auch gesehen. Aber Schwerin meine ich jetzt, 2.9. war in Schwerin ein Hanftag. Das ist mir nicht bekannt, sorry. Also ich kenne Kiel 3.9. und das ist auch von den Piraten organisiert worden. Und zwar die erste Hanfparade in Kiel und die war dafür verhältnismäßig wirklich gut besucht und alles gut. Ich hätte noch eine Frage, am bestenfalls, das Ding heißt doch Hanfparade und nicht Dampfparade, weil du gerade wieder Dampfparade gesagt hast. Also die Hanfparade wird ganz gerne von den Berliner beansprucht und in Köln am 10.9. ist die Dampfparade, die auch für Kölner Verhältnisse richtig gut besucht wird. Ich werde da auch einen Redeslot haben, allerdings für den NGO-Verein, nicht für die Piraten. Aber ich werde selbstverständlich auch als Pirat dort auftreten. Keine Frage, als Themenbeauftragter. Okay, in der Presse, in der Redaktionssitzung war nämlich auch von Dampfparade die Rede. Deswegen wollte ich das nur geklärt haben. Dankeschön. Gerne. Ich habe jetzt nur nicht deine Frage verstanden. Also was erwartest du jetzt vom UFO? Meine Bitte ist einfach, die Hanfdemonstration in Halle zu unterstützen. Die brauchen Geld. Da werden sicherlich Schreiben rausgehen und wenn man das irgendwie so ein bisschen propagandieren kann und auch durch Besuche vor allen Dingen, sicher nicht jetzt direkt vom BUFU, sondern eben von Parteimitgliedern, das wäre toll. Dankeschön. Das war's. Bestenfalls ist schon wieder vom Mikro weg. Als nächstes ist der Grumpy wieder dran. Ja, ich habe gerade kurz überlegt, ob ich es ins Pad schreibe. Frage, 17.09. haben wir bundesweit jede Menge Demos, Thema Kernthemenbereich, Bürgerbeteiligung, TTIP und CETA. Momentan ist ja der große Fokus, ist ja CETA in vielen Bereichen. Inwieweit haben wir gerade mit dem frischen BUFO in Gänze, auch gerade mit dem Presseteam, welches ja auch gerade zum Glück nochmal bestätigt hat, es läuft, schaffen wir es neben den Wahlkämpfen, diese Klamotten noch parteiintern mit Aufrufen ein bisschen besser anzuschieben? Eigentlich gehört das gar nicht so sehr in die Sprechstunde, sondern Christos ist ja gerade im Kommunalwahlkampf in Niedersachsen extrem aktiv, deswegen glaube ich, ist er auch heute nicht hier. Habt ihr Ideen, Vorschläge, wie wir selber als Piraten nochmal dort auch neben klassischen Auftritten? Also wer wird wo sein? Was ist geplant? Gerade vom Bufo, dass wir das vielleicht sogar mit aufgreifen könnten als Fraktion, indem wir vielleicht auch Leute irgendwo hinschicken. Ich antworte da mal direkt zu, weil ich das in NRW mit angestoßen habe. Da das ja 7 verschiedene Demos sind deutschlandweit, denke ich, dass wir mit dem Bufo, da wir 8 Leute sind, das irgendwie verteilt bekommen. Also ich werde zum Beispiel in Köln sein. Ich würde mir wünschen, dass die einzelnen Bufo-Mitglieder, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich würde mir wünschen, dass die einzelnen Leute natürlich in ihren Landesverbänden oder in der nächsten größeren Stadt, wo eine Demo stattfindet, dann auch präsent sind. Die Bundespresse wird das mit Sicherheit bespielen, da bin ich hundertprozentig sicher. Was ich den Leuten in den jeweiligen Städten empfehlen kann, ist, guckt, dass ihr vielleicht einen Wagen organisiert bekommt und wenn es nur ein kleiner ist, mit ein bisschen Piratenzeug dran, sei es Aufkleber oder eine Fahne oder beides. Das sehen die Organisatoren recht gerne und was auch immer hilft, ist irgendwie mal ein paar hundert Euro an die Orga abzudrücken, damit die da auch ein bisschen Unterstützung bekommen. Die haben teilweise Piraten schon als Unterstützer auf ihren Seiten. Da das dezentral organisiert ist, ist das, glaube ich, in den Landesverbänden auch schon Thema. Also das ist zumindest mir bekannt von ein paar Landesverbänden, dass der Bufo da natürlich gucken muss untereinander, dass wir uns abstimmen, dass wir irgendwo sind, ist klar. Und dass wir bundesweit dazu nochmal aufrufen, finde ich, ist auch selbstverständlich. Ja, werde ich auf jeden Fall mit ein Auge drauf haben. Krabi, leg gleich los. Es tut mir so leid. Eine praktikable, konkrete Nachfrage habe ich. Hat der Bufo Kenntnis davon, dass der DGB, der uralte Partner der SPD, sich mehr oder weniger bundesweit genau eher auf unserer Position und nicht auf der SPD befindet, beziehungsweise haben wir in allen Landesverbänden entsprechende Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartner bei den Gewerkschaften? Kriegen wir das irgendwie noch koordiniert? Denn überall da, wo Demos stattfinden, hat der DGB ja explizit gegen CETA und gegen TTIP aufgerufen. Also wie das bundesweit aussieht, ist mir nicht bekannt. Dazu fehlte jetzt mir auch die Zeit in der Woche. Ich weiß allerdings, dass zum Beispiel in NRW die Main-Orga von der Demo in Köln mehr so ein Bündnis organisiert hat und da ist der DGB nur ein Teil davon. Da gehört auch mehr Demokratie und zum Beispiel die BUND und noch andere dazu. Und das hängt immer ein bisschen davon ab, ob die jeweiligen Landesverbände oder Landesvorstände da mit den Gewerkschaften in Kontakt sind. Also aus NRW zum Beispiel sind wir klassischerweise mehr mit mehr Demokratie connected. Also ich hatte zum Beispiel Kontakt mit dem Alex Trennhäuser, der mich auch persönlich angerufen hat, um mir zur Wahl zu gratulieren. Und die NRW-Piraten sind, was das angeht, da momentan in der Planung mit den Kölnern. Was die anderen Landesverbände angeht, müssten vielleicht meine Kollegen oder eben irgendwelche Mitglieder von Landesvorständen in den Sprechenraum hüpfen, um mal so eine Einschätzung dazu abzugeben. Weil dafür bin ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht vernetzt und informiert genug. Also hier in Dortmund gibt es am 10. eine Art Mobilisierungsveranstaltung schon, auch für Köln. Das wird von einem Bündnis hier getragen, wo besonders von den Gewerkschaften aus Verdi dabei ist. Verdi ist ja aber auch Bestandteil des DGB. Okay, ich melde mich nochmal kurz zum Thema. Ja, Grumpy, das ist uns natürlich bekannt, dass der DGB da eher auf der Piratenposition ist, wie auf der SPD-Position, der traditionelle Partner. Ich kann momentan nur für Bremen reden. Ich bezweifle, dass der Bremer Landesverband gute Kontakte zum DGB hat, was solche Geschichten trifft. Aber ich kann dir mit den Erfahrungen aus Bremerhaven zum Beispiel sagen, selbst wenn der DGB oder andere Gewerkschaften unsere Position vertreten, werden sie trotzdem nicht dazu beitragen, dass wir das quasi als Plattform für uns benutzen können, sondern wir werden trotzdem nach Möglichkeit die SPD als traditionellen Partner schützen. Also es ist ganz, ganz schwierig, daran zu kommen. Ich habe es dadurch gemerkt, dass wir zum Beispiel auch Termine beim GEW haben wollen, weil wir original deren Position vertreten, ebenso wie beim DGB. Aber wir werden nicht mal eingeladen, weil man eben traditionell der SPD verbunden ist. Also es ist eine ganz schwierige Kiste. Ich habe mal zur Übersicht den Link reingepostet mit dem bundesweiten Demo-Tag. Das sind die 7 Städte. Also Berlin, Frankfurt, das heißt Berlin, Hessen, Hamburg, NRW in Köln, Sachsen, Leipzig, Bayern, München und Baden-Württemberg, Stuttgart. Danke, Paki. Ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, da können wir hinterher nochmal drüber reden. Ab Zeile 30 ist jetzt eine Pressemitteilung reingepostet worden ins Pad. Das scheint mir jetzt ein bisschen neben der Sache zu sein, aber ich werde solche Beiträge dann erst ganz am Ende bringen, sofern man noch dazu kommt. Ja, als nächstes haben wir Sami 2. Ja, danke. Paki, ich habe hervorragenden Kontakt hier durch eine lange Zusammenarbeit schon zum DGB, das ist der Stefan Marx. Und wir machen sehr viel gemeinsam, auch über das Bündnis gegen Rechts, aber auch bei solchen Sachen wie TTIP, CETA und Ähnlichem. Und ich habe da nie ein Problem, von denen mit eingemeindet zu werden und mit als Mitveranstalter Piraten zu nennen. Kann ich da irgendwas tun? Ja, vernetzt denjenigen mit dem Masch oder dem Wastel oder dem Dennis oder am besten leitest du den Kontakt direkt zum Landesvorstand weiter und nimmst den Herrn vom DGB in CC und sagst, hier sind unsere Ansprechpartner auf Landesebene mit einem freundlichen Gruß und vielleicht fragst du vorher mal den Masch, ob damit er vorher Bescheid weiß, dass die sich mal treffen oder Wastel. Ich meine, Paderborn ist wahrscheinlich besser Wastel. Aber ich bin da aus NRW auch so ein bisschen raus. Also ich gucke ein bisschen, dass ich da auch meine Kollegen dann jetzt im Landesvorstand damit betreue, weil ich muss mich um alle Landesverbände gleichermaßen kümmern. Okay, dann kümmere ich mich darum über den Landesvorstand. Nur, dass ihr Bescheid wisst, denn das ist ein guter Kontakt und den sollte man pflegen. Und dann habe ich noch eine Frage, ganz kurz zwischendurch. Ich fahre für 10 Tage fast nach Berlin und wir hatten ja gesagt, wer Wahlkampf unterstützt, da gibt es ein Budget. Und ich denke, wenn ich das Budget ausnutze bis zum Rand und das alles wieder zurückspende, dann generiert es wieder was und deswegen wäre das wichtig und gut. Ja, ich weiß aus meiner Zeit im Landesvorstand NRW, dass da noch Budget übrig ist. Also mach das bitte. Okay, das war's. Danke. Danke auch. Vielleicht hier kurz die Anmerkung für Sammy und auch für alle, die in diese Richtung denken. Es ist natürlich wunderbar, wenn man eine Reisekostenerstattung dann rückspendet, was unter keinen Umständen passieren darf. Das ist vorher anzukündigen, dass man es tun wird, weil dann haben wir Probleme mit dem Spendencharakter. Dankeschön. Grumpy, sitzt du noch da oder hast du eine weitere Frage? Eine Nachfrage, weil Alex sich ja gerade geäußert hat und genau deswegen, auch wenn der DGB traditionell halt natürlich der SPD massiv mehr als nahe steht, auch dort gibt es halt immer wieder Leute, die zumindest in anderen Bundesländern ein bisschen auf den Fortschritt bedacht sind. Alex, welcher Landesverband bist du nochmal? Soll ich einen Kontakt besorgen? Landesverband Bremen. Oh, ein Stadtstaat. Oh, das wird schwierig. Aber ich schau mal in mein Portfolio. Mehr wollte ich nicht wissen. Vielen Dank. Vielen lieben Dank, Grumpy. Dankeschön. Gibt es denn weitere Fragen oder Beiträge am Mikro? Jetzt ist die Chance. Dann vermeidet man den Endspurt um 8:55. Bim. Ja? Ich fände das cool, ich weiß nicht, ob das so gedacht ist, dass man so ein bisschen abwechselt zwischen den Fragen im Pad und den Fragen am Saalmikro. Okay, kann man machen. Wir haben das deswegen in dieser Reihenfolge gemacht, weil die Erfahrung gelehrt hat, dass viele Leute da sitzen, schreiben irgendwelche Dinge, hören dann gegebenenfalls auch nicht mehr zu, sodass wir denen, die tatsächlich aktiv mithören, bevorzugt werden und deswegen da am Mikro stehen. Aber wenn das anders gewünscht ist, können wir es natürlich auch gerne abwechselnd machen, wie ihr das möchtet. Ja, ich glaube, dass das nochmal ein zusätzliches Gewicht bekommt, wenn wir dem Pad da auch mehr Zeit einräumen und sagen, so pass auf Leute, was ihr da reinschreibt, das beachten wir auch und das nehmen wir auch ernst. Dann schreiben die Leute da weniger Blödsinn, denke ich. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir jetzt mal zwei Fragen. Nee, machen wir immer schön abwechselnd. Also machen wir jetzt die nächste Frage aus dem Pad. Da wurde vorhin von jemandem die erste Frage von der Fähre Pirat gestrichen. Warum die, also ich erinnere mich noch an die Frage, die lautete in Zeile 14, warum sind wir bei den Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern noch hinter der Partei gelandet? Ja, ich hüpfe mal nach vorne und sag da was zu. Ich habe da, wie gesagt, heute mit dem Dennis Klüver gesprochen, 1V aus Mecklenburg-Vorpommern. Die einzigen Aktiven, die da noch was gemacht haben, waren die kommunalen Piraten. Die hatten in einigen Städten einige sehr bittere Austritte, unter anderem auch in den größeren Städten, wie zum Beispiel Greifswald und Rostock, was natürlich den Wahlkampf unglaublich erschwert hat. Es gab eigentlich nur ein paar Hochburgen. Und ich glaube nur einen Direktkandidaten, was natürlich dann in der Außenwirkung gerade so im Wahlkampf eine große Schwierigkeit darstellt. Also sprich, man kann den restlichen Aktiven da in Mecklenburg-Vorpommern kaum einen Vorwurf machen. Die haben wirklich alles gegeben. Die Gründe für diese schlechte Abschnitten liegen, glaube ich, ähnlich gelagert wie bei den Gründen auch in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Wir haben einen großen Mitgliederschwund, auch einen großen aktiven Schwund zu beklagen. Unsere Stärke war oft in den vormaligen Wahlkämpfen, dass wir große Präsenz auf der Straße, im Infoständen und anderen Veranstaltungen gezeigt haben, was wir so nicht mehr auf die Straße bringen. Noch dazu landen wir bei den Wahlumfragen unter Sonstige und werden eben kaum noch wahrgenommen, ganz besonders auf Landesebene, weil wir da keine, wie sagt man so schön, Aushängeschilder haben. Also wir haben in den Landesverbänden traditionell, wo wir Fraktionen haben, natürlich sehr viel mehr Presse. Aber in den Landesverbänden, wo wir nicht vertreten sind, haben wir so gut wie keine, wenn überhaupt dann eben durch kommunale Mandatsträger. Und die halten da halt die Stellung. Also das ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich das höre, sondern das war aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg auch so der Fall. Gerade wenn es größere Städte waren, waren wir gut vertreten. Wenn es Flächen waren, so gut wie gar nicht mehr. Das zieht sich im Prinzip durch den ganzen Bund. Und insofern müssen wir da unsere Strategie letztendlich auch drauf anpassen. Das heißt halt, in den Hochburgen, wo wir noch Aktive haben, die möglichst unterstützen, so wie wir das jetzt in Niedersachsen machen. Und dann möglichst unsere Kräfte zentralisieren in den Landesverbänden und auch im Bund und gucken, dass wir mit überregionaler Presse mehr Aufmerksamkeit erregen. Und was die Aufmerksamkeit selbst angeht, habe ich, glaube ich, in meinen Blogposts und auf dem Bundesparteitag in meiner Rede schon gesagt, dass im Moment die digitalen Themen oder auch so die technologisch fortschrittlichen Themen bei den Menschen auf der Straße kaum Anklang finden. Die haben Angst vor Flüchtlingen, die wollen wissen, wie das weitergeht. Die haben Renten und soziale Fragen, die sich stellen. Und ich glaube, dass wir da sehr viel näher am Bürger sein müssen und was das Netz anbegeht, auch da sehr viel näher an den Menschen im Netz sein müssen, auch was die digitalen Themen angeht. Lösungen suchen und Lösungen anbieten und weniger auf anderen Parteien drauf rumhacken. Die kochen zwar nur mit Wasser, aber die sind auch nicht besser oder schlechter als wir. Und ich glaube, dass wir dahingehend einfach unser Verhalten auch ändern müssen. Wir müssen auf uns schauen. Wir müssen unsere Partei wieder fit kriegen. Wir müssen ihr so attraktiv machen, dass wir Zuwachs bekommen, dass neuen Leuten in der Partei, seien sie unbeleckt oder auch schon erfahren, den roten Teppich ausrollen und sagen so, hier Leute, ihr wollt was tun. Wir helfen euch dabei, euch in der Partei wohlzufühlen. Ich glaube, wir haben das drauf. Und ich glaube auch, dass wir die Fähigkeiten dazu in der Partei haben, bei den einzelnen Leuten, die Verantwortung übernommen haben. Aber wir müssen das dringend tun, sonst werden wir einfach nicht mehr wahrgenommen. Ja, wir müssen es nicht nur tun, sondern ich denke, wir tun es ein gutes Stück weit jetzt schon. Bevor der Mick Josi weitermacht, haben wir die Frage von Isan in Zeile 18 bis 21. Sie hat dort eine Antwort des Landtags NRW auf eine kleine Anfrage bezüglich polizeilicher Listen über HIV-Erkrankte und psychisch Kranke gepostet und angefragt, ob es auf Bundesebene im Hinblick auf Datenschutz aufgegriffen werden könnte. Mal jemand anders als ich, will euch nicht plattreden. Ja, Chris, das ist nicht da, du bist dafür zuständig. Aber Paki, ich würde den Vorschlag machen, wir geben es einfach an die Bundes-PR weiter und dann verwursten wir das im Tagesgeschäft. Ich habe gerade den Faden verloren. Hat er das irgendwo aufgeschrieben oder? Ja, ich habe jetzt die Frage von Isan gerade zitiert. Ach. Genau. Aus dem Pad, so wie du es wünschst, ja, immer schön abwechselnd. Jetzt war die Frage im Pad. Stichwortgeber Isan, ja, jetzt weiß ich auch, was gemeint war, weil das war durchgestrichen, das habe ich irgendwie überhaupt nicht mehr beachtet. Also jein, ich denke, das ist auf jeden Fall interessant für Bundesebene. Allerdings ist Patrick Breyer, soweit ich weiß, noch in Urlaub und ich würde mir da ganz gerne eine Spezialistenmeinung einholen. Ich könnte mal mit Frank Herrmann reden. Ich gebe es ja zu, ich bin jetzt nicht der Datenschutzgesetzekenner. Natürlich finde ich Datenschutz super wichtig und ich habe heute Morgen dazu auch ein Interview abgegeben. Ich bin großer Snowden-Fan, aber was diese Listen angeht, da muss ich passen. Da würde ich gerne einen Spezialisten hinzuziehen und ich trete auch gerne mal einen Schritt zurück, wenn Spezialisten zu solchen wirklich speziellen Themen sich äußern können. Insofern würde ich vorschlagen, Isan, ich copy-paste das mal in eine E-Mail an Frank Herrmann und Patrick Breyer und frage die, ob das auf Bundesebene Potenzial hat und dann schicke ich dir die Antwort per E-Mail einfach weiter. Beziehungsweise nimm das dann irgendwie, wenn das wirklich Potenzial hat, in die Pressesitzung und da machen wir natürlich das draus. Aber ich kann es dir so jetzt nicht beantworten, ehrlich. Danke, Paki. Isan, deine Frage ist damit beantwortet? Gut, kein Widerspruch, dann... Alles bestens, danke. Das ist schön, wunderbar. Schön, dich wieder zu hören. Ich wollte dich nur ans Mikro locken. Ja, dann machen wir weiter mit Mick Josi, bitteschön. Mick Josi? So, jetzt bin ich wieder da. Ich habe so kurz einen Serverkick gehabt. Zurück zu Isan. Ich kenne die Thomas Rampf in München. Hat Kontakt zu HIV-Sachen. Vielleicht, wenn du in die Großstädten die gleiche Anfrage stellst, nicht nur NRW, sondern in verschiedene Landesebene und die Großstädten in Deutschland und nicht nur NRW, sondern erstmal die Frage stellen und reinbringen als einen Antrag an diverse Stellen und dann wird es bestimmt greifen auf Bundesebene. So meine Anfrage. Pressemitteilung ist entstanden von die Wahl in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kriege die immer über die Migrantenbeiräte und das ist so ein neutraler Aufruf, dass wirklich Migranten zur Wahl gehen sollten. In jedem Land, auf jedes Landesverband ist so eine Migranet ist gut vernetzt in Deutschland. Ich bin auch gut vernetzt mit diesem Netzwerk, weil ich auch in der Ausländerbeirat sitze. Und ich teile gern solche Pressemitteilungen. Und ich finde, das ist auch sehr in unserem Programm als Piraten. Wir stehen dazu, dass auch Ausländer Wahlrecht bekommen und so weiter. Und da gibt es größere. Und wir sollten die auch medial versuchen zu unterstützen. Und irgendwann bedanken sie sich dafür. Ja, danke schön. Ich habe jetzt offen gestanden die Frage nicht verstanden. War das jetzt ein Statement oder habe ich es überhört? Die Frage ist, hat die Piratenpartei Interesse, diese Pressemitteilung vom allgemeinen Migrantennetzwerken auch weiter zu verbreiten? Weil es auch es ist auch keine Piratiker. Wir wollen das, wir haben das im Programm und wollen wir das unterstützen auch. Ich habe deine Frage da nicht raushören können. Also wenn ich das jetzt mal versuchen darf, aber dann widersprich mir, wenn ich es falsch aufgefasst habe. Deine Frage ist, ob man Informationen, die aus dem Netzwerk kommen, über die Parteimedien weiterverbreitet werden. Genau, wenn das im Sinne der Piratenpartei und das zum Beispiel finde ich, das ist, was die Piraten wollen eigentlich, dass mehr Wahlbeteiligung ist, auch Richtung Migranten und Ausländer, ist gestärkt für Integrationsgeschichten und sowas. Seid ihr damit einverstanden, dass wir da rangehen? Wenn ich mich dazu äußern darf, grundsätzlich ja. Wir haben hier bei uns vor Ort den Rat ausländischer Mitbürger. Das ist ein Gremium, was quasi von der Stadt installiert wurde und den Migranten im Bremerhaven eine politische Stimme verschafft. Wir müssen dabei, glaube ich, schon unterscheiden, ob es eben eine offiziell anerkannte Organisation ist oder ob es irgendeine von den kommunalen Migrantenorganisationen sind, die sich in irgendwelchen Vereinen organisieren. Weil dann wird das nämlich schwierig, weil man dann in das Dunstfeld kommt, dass viele, viele verschiedene Vereine unterschiedlicher Migranten irgendwelche Pressemitteilungen raushauen, dass man dann irgendwie zwischen die Stühle gerät. Also grundsätzlich meiner Meinung nach ja. Man muss aber eben schauen, von welcher Organisation diese Pressemitteilung kommt. Ja, da gebe ich Alex recht. Wir haben immer mal wieder auch Gastbeiträge gehabt mit der Bundespresse, Blogposts oder Interviews. Man kann das auch über die Flaschenpost spielen, dass man sich einen rausgreift aus diesen Verbänden und den einfach mal interviewt oder ein Porträt macht. Und ansonsten das, was PR gerade geschrieben hat im Mumble-Chat, wenn das... Achso, das hast du... Sorry. Ich nehme das trotzdem auf, Dani. Man kann das auch über die sozialen Medien posten. Also wenn ihr sowas habt, was in irgendeiner Form programmkonform ist oder wo wir sagen, so das klingt unterstützenswert, dann schreibt die Social Media Accounts von den Piraten an, auf Bundesebene oder auch auf Landesebene, je nachdem, wo es gerade passt. Und in der Regel sitzt da ja ein Mensch, der sagt, cool. Das passt und dann retweetet er das vielleicht. Ja, ich tue das meistens in meine sozialen Netzwerke copy-pasten und senden. Aber manchmal übernimmt es ein paar Piraten. Ja, das ist nett, aber so ein großes Spektrum habe ich. Ne? Okay, ich glaube, damit sind wir mit deiner Frage fertig, oder? Yes. Okay, ich danke dir. Bevor wir mit Mirake weitermachen, die Frage im Pad, Zeile 22. Was sind die nächsten Schritte des Bufo beim P-Shop? Fragesteller ist der Ben. Totenstille. Ich kann dazu was sagen, aber ich wollte eigentlich dem Michael da den Vorrang lassen. Michael, bist du da? Ja klar, bin ich da. Da ich ja noch nicht wirklich der Geschäftsbereichsverantwortliche dafür bin, vielleicht vorab nur so viel. Es wird den P-Shop weitergeben. Daran wird sich nichts ändern. Wir prüfen derzeit intensiv die Umstände und werden zeitnah eine Lösung präsentieren, die uns die Möglichkeit gibt, tatsächlich das Angebot aufrechtzuerhalten, aber unterm Strich auch mit dem P-Shop wieder Geld zu verdienen. Ich möchte dazu ergänzen, dass ich den P-Shop gerne noch näher an die Öffentlichkeitsarbeit heranführen würde. Auch in Zusammenarbeit mit den Social Media und Grafikleuten. Aber wie gesagt, wir haben uns noch nicht konstituiert. Wir haben Anfang Oktober eine Vorstandsklausur, wo wir uns einfach auch da, was das Thema angeht, erstmal in Ruhe besprechen wollen. Insofern gibt es damit so sicher jetzt keine Schnellschüsse von irgendwem. Okay, dann machen wir weiter mit der Mirake, wie schon angekündigt. Bitte sehr. Hallo, ich habe auch nur eine ganz kurze Anmerkung an Paki. Wenn du die ganzen Datenschutzexperten erreichen möchtest, wir sind alle in der AG Datenschutz. Also wenn du dahin schreibst, erreichst du nicht nur Frank, sondern auch Bastian und Patrick und mich und noch ein paar andere. Ja, ich habe jetzt einfach mal ein paar Leute rausgenommen, mit denen ich halt enger schon vorher zusammengearbeitet habe, aber du hast natürlich vollkommen recht. Danke sehr für diese Bemerkung. Dann machen wir weiter mit der Frage in Zeile 23. Ist es richtig, dass die Piraten auch in Berlin keine Chance haben, gerade weil ganze 21 Ausrufezeichen Parteien auf dem Stimmzettel stehen? Ich muss mich jetzt hier gerade korrigieren. Entgegen der Richtlinien oben ist ein Name des Fragestellers nicht angegeben. Also streng genommen sollte man die Frage nicht stellen. Aber wollt ihr oder wollt ihr nicht? Ich kann da mal so drauf antworten, wie die Frage ist. Ich irgendwie, ich lasse mich mal auf das Level ein. Nein, wir treten demnächst nur noch an, wenn 20 Parteien auf dem Wahlzettel stehen. Das war jetzt mal eine richtig schöne sachpolitische Aussage. Vielen Dank dafür. Gern geschehen. Ja, haben wir am Mikrofon im Moment niemanden, dann gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich jetzt weiter mit der nächsten Frage im Pad oder wir denken nochmal laut drüber nach, ob das Format der BUFO-Sprechstunde vielleicht modifiziert wird, dass nicht immer undifferenziert alle BUFOs da oben sitzen Oder lässt man sich das Ganze erstmal so entwickeln? Ich habe eine Anregung. Aber gerne. Ich weiß nicht, wie lange ist die Sprechstunde gedacht? Eine Stunde oder? Ja, also die Sprechstunde hat bisher pünktlich um 21 Uhr begonnen und endete auch immer pünktlich um 22 Uhr. Danach gab es regelmäßig eine größere Runde, wo die Leute dann noch geredet haben, aber der offizielle Teil endete pünktlich um 22 Uhr. Okay, finde ich ganz, ganz schrecklich. Ich weiß, dass meine Kollegen mich erwürgen, wenn ich den Vorschlag jetzt mache, aber am Ende muss ich den wahrscheinlich dann auch selber ausbaden. Ich würde vorschlagen, wir verlängern die Sprechstunde noch um eine halbe Stunde. Allerdings nur für die Bufo-Mitglieder aus dem politischen Teil, beziehungsweise natürlich auch für die freiwillig, für die Leute, die da Lust haben, dran teilzunehmen. Und hängen eine halbe Stunde hinten dran für politische Diskussionen zum tagesaktuellen Geschehen. Ich unterstütze den Antrag. Weil mir das alles zu kurz kommt. Also wir labern hier irgendwie, ganz ehrlich, über irgendwelche Sachen, die wir genauso gut in 140 Zeichen auf Twitter besprechen können. Es ist nicht böse gemeint gegenüber den Fragestellungen. Das sind alle Sachen, die mit Sicherheit ihre Berechtigung haben und die natürlich auch behandelt werden müssen. Keine Frage. Dafür ist so eine Sprechstunde auch da. Habe ich im NRW auch immer so gehandhabt. Aber wir haben immer wieder das Problem, dass wir sagen, wir haben kein Tool, um irgendwelche Sachen zu besprechen. Und wir haben ein Tool, wir haben dieses Mumble. Und wenn wir schon zusammensitzen und hier irgendwie 64 Zuhörende sind, ja, und alle zwei Minuten jemand in den Sprechenraum rennt und was zu sagen hat, und sechs Leute aus einem achtköpfigen Bufo sitzen, dann lass uns doch bitte irgendwie eine halbe Stunde für politische Themen nutzen, um hier mal Tacheles zu reden. Wohin wollen wir denn politisch? Warum nutzen wir dieses kleine Fenster, was wir jetzt hier haben, nicht dazu, mal polarisierende Themen zu besprechen und zu sagen, so, damit gehen wir jetzt in den Rest der Woche. Da hat der Bufo was von, da haben die Mitglieder was von, da kann man drüber reden, das kann sich auf Twitter ausbreiten oder auf den Mailinglisten. Da können Pressemitteilungen oder Statements oder Blogposts draus entstehen. Wir haben so viel vor der Brust, ja, wenn wir irgendwie aus dieser Scheiße rauskommen wollen, dann müssen wir einfach mehr miteinander reden und das vor allem auf politischer Ebene. Ja, vielen Dank für diesen Beitrag. Wenn ich den vielleicht ergänzen darf, die Piraten haben ja ein gewisses Problem mit Quoten. Aber wenn man eventuell sagen würde, bei anderthalb Stunden Dauer macht man eine Dreiviertelstunde Gedöns und eine Dreiviertelstunde Sachpolitik, damit der Anteil der Politik zumindest gleichwertig ist zu dem, was ansonsten kommt, dann wäre das ausgewogen. Aber nur als Vorschlag. Ja, das finde ich einen super geilen Vorschlag, Bim. Den würde ich jetzt einfach so mal in die Runde schmeißen. Ich würde gerne dazu mal meine Kollegen hören. Michael hat schon gesagt, er findet das gut. Wie sieht's bei dir aus, Alex? Ja, grundsätzlich nicht dagegen. Wird zeitlich allerdings bei mir eng. Wir müssen ja gucken, wir haben auch noch sowas zu besprechen. Es ist eine Sprechstunde, das heißt, es ist irgendwo auch freiwillig. Also ich glaube, keiner erwartet, dass jetzt jeder von uns aus dem Bufo hier Gewehr bei Fuß steht. Es ist keine Sitzung. Alexander, er meint nicht heute, er meint generell. Ne? Heute genau, sind wir um 22 Uhr raus. Genau, also... heute würde ich das jetzt einfach mal offen lassen. Wer bleiben will, der kann ja noch ein bisschen mitdiskutieren. Doch, generell auf jeden Fall. Wir haben es ja letztens bei der Team-VGF-Sitzung auch gemacht, dass wir danach noch eine Stunde drangehängt haben. Und ich notiere mir auch eben nebenbei fleißig, was ich für Sachen mitnehme, die wir besprechen sollten. Super. Na, dann haben wir doch schon mal eine erste größere Veränderung in Richtung Politik. Warte mal, gibt es da Gegenrede von den anderen Kollegen? Sind ja nur drei. Ach, Gegenrede würde ich nicht. Das wäre, glaube ich, sinnfrei. Ich möchte mal daran erinnern, dass diese Sprechstunde ja einen Grund gehabt hat, warum sie damals eingerichtet wurde, weil nämlich, bevor es diese Sprechstunde gab, kein Kontakt mehr groß zwischen irgendeinem Bundesvorstand und der Basis herrschte. Und von daher hat die natürlich ihre Berechtigung gehabt und hat natürlich auch mit entsprechender Zuhörerzahl begonnen, was dann im Laufe der Zeit wohl nachgelassen hat. Ich hatte die Kritik bereits auch im alten Bundesvorstand schon mal geäußert. Wir sollten uns mal überlegen, ob wir die Sprechstunde in irgendeiner Form verändern, vielleicht anders darstellen, dass man sagt, wir machen an dem einen Montag, sind die und die vor Ort. Man kann die Fragen ein bisschen drauf legen. Grundsätzlich lebt diese Sprechstunde aber davon, dass Zuhörende da sind und dass Fragen gestellt werden. Egal, ob das auf politischer Ebene oder auf welcher Ebene das auch sonst passieren mag, egal wie man das bezeichnet. Ganz toll fände ich allerdings, wenn wir uns erstmal selber darüber unterhalten, wie wir dann überhaupt uns demnächst dann hier als neuer Bundesvorstand präsentieren. Von daher würde ich im Moment noch davon absehen wollen, hier irgendwelche zeitlichen Zusagen zu machen, weil es ist ja nicht nur die Mumble-Runde am Montag, es ist vorher ja die Redaktionssitzung, es sind die Bufo-Sitzungen, es ist das ein oder andere Mumble, was getan werden soll. Also von daher, denke ich mal, sollten wir uns da intern erstmal abstimmen und dann können wir gerne mit Vorschlägen nach außen kommen. Ja, finde ich super. Okay, dann haben wir das auch und jetzt haben wir 2:10, da bleibt noch Zeit für eine Frage. Der Grumpy ist im Abschluss dran. Keine Frage, sondern vielen Dank, mein lieber Pirat Süd. Ich wollte nur ganz kurz ergänzen, es gibt ja auch regelmäßig die PolGF-Sitzung und genau aus diesem Grund, das sind ja auch die Bereiche PolGF, bedeutet ja politischer Geschäftsführer. Die Vorsitzenden nach wie vor sind meiner Meinung nach als parlamentarische Geschäftsführer das Aushängeschild nach außen und ja, wir sind alle nur verwaltend tätig. Ich bin halt Vollzeit und kann nur sagen, ich mache es halt beruflich. Ich muss nach innen arbeiten und obendrein nach außen arbeiten. Das ist soweit schon ganz gut und ganz okay. Und wir können uns, denke ich mal, wie es gerade läuft, eigentlich auch einen Ticken zurücklehnen. Es ist wirklich nicht so dramatisch intern organisiert, wie es gerne nach außen auch kolportiert wird. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ich mag da kurz drauf eingehen, Grumpy. Ich bin ja dafür bekannt, dass ich mir bei den Sachen, die ich sage, auch was denke. Ja, ich gebe dir recht, Carsten. Klar muss das abgestimmt werden. Meine ehemaligen Kollegen aus dem Landesvorstand NRW wissen, dass ich mit solchen Ideen auch erst gerne auch schon mal erst Öffentlichkeit herstelle und die Kollegen dann mitnehme, weil ich der Meinung bin, dass gerade ein Vorstandsgremium die Impulse von außen braucht und dafür braucht es jemanden auch in einem Vorstand, der mit solchen Ideen dann einfach mal nach außen geht und die Leute im Vorstand sehen dann, was so passiert. Dass ich nichts festlegen will, ohne mit euch da nochmal Rücksprache zu halten, ist für mich selbstverständlich. Ich bin hier nicht der Diktator. Aber ich denke, wenn wir unsere Sitzung und unsere Ansprache mit der Öffentlichkeit interessanter und auch attraktiver gestalten wollen, dann müssen wir genau darüber reden. Und zwar habe ich da einfach die Vision, dass unser innerparteilicher Kram nicht nur für die Parteimitglieder interessant ist, sondern eben auch für Leute von außen. Das heißt, dass Parteimitglieder anderen Leuten erzählen, du, komm doch mal mit ins Mumble, wir politisieren da gerade das Thema, da findet montags immer so eine Sprechstunde statt, hör dir das einfach mal an, das ist interessant. Das ist mein Beweggrund dahinter. Wie wir da jetzt mit umgehen, wie der Bufo darauf reagiert und wie die nächsten Sprechstunden sind, das ist eine Debatte, die können wir auch nächste Sitzung, übernächste Sitzung und von mir aus auch noch in einem halben Jahr besprechen. Das Format sollte nur dynamisch bleiben und wir sollten dynamisch bleiben und wir sollten uns auch nicht versperren gegen solche Einflüsse und solche Debattenbeiträge. Dankeschön, Paki. Das war auch der Grund, warum ich das Thema gerade angeschnitten habe. Ich glaube, das ist jetzt für die erste Sprechstunde des Bufo nach den Wahlen ein schöner Schlusspunkt. Jetzt kann jeder, auch in dem Bereich, wer lieber selbstverwalten unterwegs ist, sich Gedanken darüber machen, wie man das Format optimiert oder sich schon darauf freuen, dass in Zukunft deutlich mehr sachpolitisch diskutiert werden wird. Ich darf mich ganz herzlich bei den Bundesvorständen bedanken, die heute da waren und auch bei den Fragestellern und den sonstigen Zuhörern. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Wir sehen uns dann wieder hier am kommenden Montag um 21 Uhr. Schönen Abend und bis bald. Tschüss. Die Aufnahmen werden jetzt bitte gestoppt. Intro und Outro Musik von Matthias Westlund. East meets West unter Creative Commons.